haben sie mich einkasernt, von Heim und Feind und weit entfernt. Doch ob sie mich erschlügen, doch ob sie mich erschlügen, doch ob sie mich erschlügen, sich flügen, heißt Lügen. Ich muss, doch will ich nicht nach jener Herren vergnügen. Ich tu nicht, was ein Grundfunk spricht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Als sich ins Joch zu fügen. Als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt Lügen. Lügen. Der mir die Freiheit nahm, der folgt mich zu betrügen. Mir in den Kerker ohne Scham, ich soll den Paragrafen kram. Mich noch in Fesseln fügen, mich noch in Fesseln fügen. Mich noch in Fesseln fügen, sich fügen, heißt Lügen. An die Wand, so kann's euch wohl genügen. Denn eher doch in meine Hand, geh ich in Sklaven und Verstand. Der Geist will mich soll fügen, der Geist will mich soll fügen, der Geist will mich soll fügen, sich fügen heißt Lügen. Eins, denn zwei darf ich in vollen Zügen. Die Sonne atmen Tyrannei, dann ruf ich in das Volk, sei frei!